Ein Sprecher des Außenministeriums der TVRK gab am 13. Juli einem Reporter der koreanischen Zentralen Nachrichtenagentur ein Interview und äußerte sich zum offiziellen Bericht über die Ungerechtigkeit des Irakkrieges, der in Großbritannien veröffentlicht wurde. Der Untersuchungsausschuss für den Irakkrieg, den die britische Regierung 2009 gegründet hatte, veröffentlichte jüngst nach den siebenjährigen Ermittlungen einen Bericht, in dem der Irakkrieg, entfesselt von den USA im Jahre 2003, als rechtswidrig und ungerecht festgestellt wurde. Damit erklärte Großbritannien offiziell den Irakkrieg, den die USA unter dem erfundenen Vorwand der angeblichen Bedrohung durch Massenvernichtungswaffen vom Zaune gebrochen hatten, für unrechtmäßig. Es wurde dadurch noch einmal bewiesen, dass die Vereinigten Staaten von Amerika Herd von Staatsterror, Menschenrechtsverletzung und allerlei Unglück in der Welt sind. Der Tod unzähliger schuldloser Iraker, die chaotischen inländischen Zustände im Irak und der islamische Extremismus, der Terror und die Flüchtlingskrise im Nahen Osten sowie weitere internationale Sicherheitsgefährdungen wurden durch die USA ins Leben gerufen. Die Amerikaner treten nun wie verrückt für die Beeinträchtigung der TVRK ein und haben vor kurzem unter Einbeziehung der sogenannten Menschenrechtsfrage die höchste Würde der Republik beleidigt. Diese unverschämte Tat ist die größte von allen unverzeihlichen Sünden und das extreme Verbrechen. Alle Tatsachen zeugen unmissverständlich davon, dass die TVRK mit Recht ihre selbstverteidigende militärische Kraft zum heutigen Weltniveau entwickelt hat. Die TVRK wird weiterhin ihre militärischen Abschreckungsmittel mit den nuklearen Streitkräften im Mittelpunkt verstärken, um die beispiellosen feindseligen Handlungen der USA gegen die Republik, ihren Versuch zur Entfesselung eines neuen Krieges zu vereiteln und Frieden und Sicherheit der koreanischen Halbinsel und der Region zu schützen.